ist ein schöner, es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint so sehr. Hier ist Jean und ich hab einen kleinen Tipp für dich. Reiß dein Fenster auf, denn es ist mal wieder Zeit zu gehen, aufzustehen und mal wieder rauszugehen, yeah. Draußen scheint die Sonne und du bist daheim und wir sind schon angekommen und du bist allein. Oh. Änder das, sag was, tu was, mach was, bei diesem Wetter verpasst du wirklich was, yeah. Und fehlt dir die nötige Motivation, mach das Fenster auf und schrei hinaus, das Leben ist schön. Thermometer platzt wie im Sommer in Kapstadt. Und bist du endlich draußen, lass dich fallen. Was machst du, komm zu uns ins Gras und vergiss jeden grauen Tag. Dann hab ich gute Laune. Was willst du mehr? Die Sonne scheint, vielleicht liegst du gerade am See. Läufst durch den Park, fährst Schiffchen auf dem Meer. Ich weiß noch nicht, was bei euch geht, komm schon. Aber du wirst es sehen, wie es geht. Dort, Mann, sieht die gut aus, los geht's! Schön, es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint.